Alman! Sounded in the road and I seen 1993 running on in a group in a Kneipe. Mr. Rastaman Brown. Shall road and I saw red and I need. All I wanna do is a king gang bully on a king gang bully on a king gang go. All I wanna do is a king gang bully on a king gang bully on a king gang go. All I wanna do is a king gang bully on a king gang bully on a king gang go. All I wanna do is a king gang. Money! Mir passieren immer merkwürdige Dinge. Und immer wenn es mir schlecht geht, dann singe ich diese komischen Worte, die mir ein großer Medizinmann beigebracht hat. Und die gehen so. Oh yeah! Ging gang guli guli guli guli watcha. Ging gang gu. Ging gang gu. Ging gang guli guli guli guli watcha. Ging gang gu. Ging gang gu. Money! Jeden Morgen das gleiche Problem. Pünktlich für die Arbeit aufzustehen. Der Schlaf wird so süß und schön. Warum muss mein blöder Wecker mich stören? Hab grad von der Schiffer geträumt. Jetzt hab ich den besten Teil versäumt. Schatz, ich werd nicht wissen, wie es weiterging. Nun fang ich an zu singen. Ging gang guli guli guli guli watcha. Ging gang gu. Ging gang gu. Ging gang guli guli guli guli watcha. Ging gang gu. Ging gang gu. Come on! Hela, hela Sheila. Hela Sheila Sheila. Der Kellner fragte, oh, what do you want? Ich bestellte ein Schweinefilet. Und da mein Salat lag vom Koch des Soupers. Sorry, man, das werde ich nicht bezahlen. Er sagt, hasta la vista, Baby, ich dich sah malen. Er starrte mich an, ich stellte mich hin und ich fing an zu singen. Ging gang guli guli guli guli watcha. Ging gang gu, ging gang gu. Ging gang guli guli guli guli watcha. Ist so cool, wir treffen uns alle am Swimmingpool. Ich mach einen Sprung vom 10 Meter Brett und tauche auf. Gott, die Hose ist weg. Was mach ich jetzt? Wie komm ich hier raus? Ohne dass die Mädels lachen mich aus. Ich versteckte meinen Charme hinterm Rettungsring und ich fing an zu singen. Ging gang guli guli guli guli watcha. Ging gang gu, ging gang gu. Ging gang guli guli guli guli watcha. Everything, Lord have mercy, and I'm done. Son of Martin trying to trust me. A lyrics, man, that's under rock or rope, and under dealer die. King gang, guli, guli, guli, guli, watcha. King gang, go. King gang, go. King gang, guli, guli, guli, guli, watcha. King gang, go. King gang, go. Me, di-di-di-di-di-ding, what's in the lololing? Da-da-ding, da-da-bong, da-bong, da-da-ding, da-ting-ting, whoop. Janada-da-ding, rock or rock, lololing. Atcha, ding, ding, ding, guli, garo, rora, this a ting, hop. Oh. la, she la, ho.